depths, trying to figure this out. Where does life and darkness met? The inception of self-doubt. But I maintain, I make my way through all the pain. This mainframe, however broken, will remain. But I maintain, I make my way through all the pain. This mainframe, however broken, will remain. Es wird wärmer und mein Eisblock, der schmilzt. Er wird immer kleiner und die Luft ist staubig mild. Überall ist es grau, grau und ohne Farbe, die Häuser zusammengestürzt, alles ist im Arsch. Wie soll ich bitteschön überleben? Ich bin doch der einzige lebende Mensch auf Erden. Kein Lebenszeichen, ich laufe die Straßen runter. In einer Ruine finde ich Konserven und Hundefutter. Was ist hier geschehen? Wieso sehe ich niemanden mehr? Haben sie mich zurückgelassen in dieser dunklen Stadt? Ohne irgendeine Nachricht irre ich umher und alles ist staubig und das Licht scheint so matt. Und tote Menschen liegen auf den Straßen der Stadt. Waren es wir selbst oder hat Gold es vollbracht? Ich sehe keine Tiere, nur einen Hundekadaver. Gab es eine Katastrophe, so wie damals in Kana? Been treading through the depths, trying to figure this out. Where there's life and darkness met, the inception of self-doubt. But I maintain, I'll make my way through all the pain. This mainframe, however broken, will remain. Überall ist Feuer und es brennt bis auf den Boden. Welches Inferno, die Flammen, den verbrannten Boden. Einige Leichen sind erstarrt, man sieht den Schrecken im Gesicht, die Augen geschlossen. Obwohl, wo ist das Licht? Die Sonne gibt es nicht mehr, was schwebt dort am Himmel? Eine milchige Kugel ohne Sterne am Himmel. Es weht ein trockener Wind durch diese Gegend, aber keine Äste bewegen sich, alles ist stillschwebend. Traurige, verkrüppelte Bäume und keine Früchte tragen sie. Hunde im Haus verhungerten, denn sie aßen nie. Es sieht so aus, als hätten Dämonen hier gewütet und einige Menschen wurden ohne Augen getötet. Was ist hier passiert? Wann war der Untergang? Wo stehe ich hier? Was war der Grund des Untergangs? So viele Gedanken schwirren in meinem Geist und ich werde den Grund nie erfahren und schleiche leis. Been treading through the depths, trying to figure this out. Where there's life and darkness met, the inception of self-doubt. But I maintain, I'll make my way through all the pain. This mainframe, however broken, will remain. Treading through the depths, trying to figure this out. Where does life and darkness met, the inception of self-doubt. But I maintain, I'll make my way through all the pain. This mainframe, however broken, will remain. Been treading through the depths, trying to figure this out. Where there's life and darkness met, the inception of self-doubt. But I maintain, I'll make my way through all the pain. This mainframe, however broken, will remain.